Erste einige wichtige Leute kommen zu Jesus. Sie kommen aus Jerusalem. Zweiter, sie fragen, warum waschen deine Freunde nicht die Hände vor dem Essen? Das ist eine alte Regel. Dritter, Jesus antwortet, warum haltet ihr euch nicht an Gottes Regeln? Ihr achtet mehr auf eure eigenen Regeln. Vierter, Gott sagt, ehrt eure Eltern. Wer seine Eltern schlecht behandelt, soll bestraft werden. Fünfter, aber ihr sagt, wenn jemand seinen Eltern sagt, dass er ihnen nicht helfen kann, weil er das Geld für Gott braucht, sechster, dann muss er seinen Eltern nicht helfen. So macht ihr Gottes Regeln unwichtig. Siebter, ihr seid Heuchler. Jesaja hat schon früher über euch gesprochen. Achter, dieses Volk ehrt mich mit dem Mund, aber ihr Herz ist nicht bei mir. Neunter, ihre Verehrung ist wertlos, weil sie nur ihre eigenen Regeln lehren. Zehnter, Jesus ruft die Leute zu sich und sagt, hört zu und versteht. Elfter, nicht das, was ihr esst, macht euch unrein. Sondern das, was ihr sagt, macht euch unrein. Zwölfter, die Freunde von Jesus kommen zu ihm und sagen, die religiösen Leute sind böse, weil du das gesagt hast. Dreizehnter, Jesus sagt, jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird herausgerissen. Vierzehnter, lasst sie in Ruhe. Sie sind wie blinde Menschen, die andere blinde Menschen führen. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in ein Loch. 15. Petrus sagt, erkläre uns das Beispiel. 16. Jesus sagt, versteht ihr immer noch nichts? 17. Wisst ihr nicht, dass alles, was ihr esst, in den Bauch kommt und dann weggeht? 18. Aber was ihr sagt, kommt aus eurem Herzen. Und das macht euch unrein. 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, schlechte Dinge, Diebstahl, Lügen und Beleidigungen. 20. Das sind die Dinge, die einen Menschen unrein machen. Aber das Essen mit ungewaschenen Händen macht einen Menschen nicht unrein. 21. Jesus geht weg und reist in die Gegend von Tyrus und Sidon. 22. Eine Frau aus dieser Gegend kommt zu Jesus und ruft, Herr, hilf mir! Meine Tochter ist krank, weil ein böser Geist sie quält. 23. Jesus sagt nichts zu ihr. Seine Freunde bitten ihn, schick sie weg. Sie schreit immer hinter uns her. 24. Jesus sagt, ich bin nur für die Menschen aus Israel gekommen, die wie verlorene Schafe sind. 25. Aber die Frau kommt, kniet vor Jesus und sagt, Herr, hilf mir. 26. Jesus sagt, es ist nicht gut, das Essen den Kindern wegzunehmen und es den Hunden zu geben. 27. Die Frau sagt, ja, Herr, aber die Hunde essen auch die Krümel, die vom Tisch fallen. 28. Jesus sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und ihre Tochter wird sofort gesund. 29. Jesus geht weg und kommt zum See Galiläa. Er geht auf einen Berg und setzt sich dort. 30. Viele Menschen kommen zu ihm. Sie bringen kranke Menschen mit, Lahme, Krüppel, Blinde, Stumme und viele andere. Sie legen sie vor Jesus auf den Boden. Und Jesus heilt sie. 31. Die Leute sind erstaunt. Sie sehen, dass die Stummen sprechen, die Krüppel gesund sind, die Lahmen gehen und die Blinden sehen können. Und sie loben Gott. 32. Jesus ruft seine Freunde zu sich und sagt, ich habe Mitleid mit den vielen Menschen. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, weil sie sonst unterwegs schwach werden. 33. Seine Freunde sagen, wo sollen wir hier so viel Brot herbekommen, um so viele Menschen satt zu machen? 34. Jesus fragt, wie viele Brote habt ihr? Sie antworten, 7 und ein paar Fische. 35. Jesus sagt den Leuten, dass sie sich auf den Boden setzen sollen. 36. Dann nimmt er die 7 Brote und die Fische. Er dankt Gott, teilt sie und gibt sie seinen Freunden. Und die Freunde geben sie den Leuten. 37. Alle essen und werden satt. Und es bleiben noch 7 Körbe voll Essen übrig. 38. Es waren 4000 Männer, die gegessen haben. die Frauen und Kinder nicht mitgezählt. 39. Dann schickt Jesus die Leute weg. Er steigt in ein Boot und fährt in die Gegend von Magadan.